Während Tekas nun erzählt, habe ich abermals ein abstraktes Bild vor Augen. Ich sehe unterschiedliche Persönlichkeiten, Berufszweige, Lebensbereiche, ein Gewimmel und Durcheinanderdrängen der Menschen. Das endlose Tauschen von Waren und Geld, das Verbünden, Streiten, Zusammenwirken und Profitieren, das Streben unterschiedlichster Kräfte, die miteinander und gegeneinander agieren. Es erscheint mir wie eine engmaschige, bewegliche Struktur, die an vielen einzelnen Punkten aufgehängt ist. Wie entstehen diese Nischen? Zum einen wirken hier die vielen Formen des Kraftdranges, zum anderen entstehen die Nischen aus sich selbst heraus, aus der Verschiedenheit des Gleichen. Was meinen Sie mit der Verschiedenheit des Gleichen? Alles hat denselben Ursprung, allem liegt dieselbe Kraft, dasselbe Sein zugrunde. Mit den Begriffen der Chemie und Physik ausgedrückt, jedes Sein ist etwas, ist Teilchen oder Energiepotenzial. Protonen, Neutronen und Elektronen bilden hier die Grundlage, aus der die unterschiedlichen Elemente entstehen. Vielfache Moleküle und Stoffe, die untereinander gleich sind und sich voneinander unterscheiden. Daraus entstehen wiederum weitere Formen, Nebel, Sterne, Gesteine, Planeten. Das Sein hat einen Ursprung, einen Fixpunkt und verästelt sich von dort aus in unterschiedliche Gruppen des gleichen Musters. Und wo das gleiche Muster von etwas besteht, da ist dennoch keins mit dem anderen identisch. Alle Bergkristalle wachsen nach denselben Prinzipien, und doch gibt es so viele Unterschiede, wie es Bergkristalle gibt. Auch der Mensch hat eine bestimmte Form und ist gleichzeitig mit keinem anderen Menschen identisch. Aus dieser Variation des Gleichen entstehen die Nischen der menschlichen Gesellschaft. Die Menschen haben unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten, entwickeln Zugehörigkeiten, Überzeugungen, Fertigkeiten, haben verschiedene Interessensfelder, Berufe, Stile. Sie spezialisieren sich in vielfacher Hinsicht. Hier sucht sich der Einzelne eine Nische, einen Platz, wo er Individuum und Gesellschaftswesen zugleich sein kann. Je größer eine Gemeinschaft ist, desto spezialisierter wird sie sein. In meinem Kopf kreisen die Gedanken. Diese Herleitung verwirrt mich. Doch entscheidet hier nicht auch die Persönlichkeit des Einzelnen? Aber die Persönlichkeit selbst ist eine Nische. Ich spüre, dass ich mit meinen Vorstellungen langsam ins Schwimmen gerate. Was ist Persönlichkeit? Nie habe ich mir derart grundsätzliche Fragen gestellt. Ich fühle mich auf eigenartige Weise ertappt. Bei der Persönlichkeitsbildung spielt vielerlei eine Rolle. Es ist wie bei Schneekristallen. Sie haben einen Punkt, an dem das Wasser in gewissen Strukturen kondensiert und formen sich durch den Weg, den sie durchlaufen, durch Kräfte und Partikel, von denen sie in ihrem Fall zur Erde beeinflusst werden. Die Persönlichkeit eines Menschen bildet sich aus vielerlei Zufällen. Wir haben über den Zufall der Geburt gesprochen. Zum einen spielt hier die Variation eine Rolle. Der Mensch hat unterschiedliche Körper, Gesichter, Sensibilitäten, Gehirne, Anlagen. Danach beginnt er sich zu formen. Zum zweiten aber wird er von äußeren Kräften beeinflusst und geformt, vor allem von anderen Menschen, die Aspekte an ihm fördern oder hemmen. Hier treten widerstreitende Kräfte auf, die für innere Spannungen sorgen. Es bilden sich gewisse Fähigkeiten und Wesenszüge heraus, andere verkümmern. Wenn die Entwicklung stark von äußeren Kräften beeinflusst wird, so bleiben Narben zurück, die fortdauernd die Kräfte des Menschen schwächen. Zudem wird der Mensch in eine bestimmte Situation und Zeit hineingeboren, in ein Umfeld, das gewisse Tendenzen vorgibt und andere Tendenzen erstickt. Hier macht der Mensch unterschiedliche Erfahrungen und gleichzeitig überprüft er seine Entwicklung, lernt aus Erlebnissen, entwickelt einen Willen, Ziele, Ansichten, Kommunikationsfähigkeiten, den Umgang mit Problemen. Aus diesen Wechselverhältnissen der eigenen und fremden Kräfte wächst der Mensch in seine persönliche Nische hinein, die gleichzeitig eine gesellschaftliche Nische ist. Ich halte inne und blicke in die dunkel schimmernde Glut. Ein leichtes Frösteln wandert über meine Haut. Ist diese Vielfalt problematisch? Nein, die Vielfalt ist ein Gewinn. Problematisch aber ist der Kraftdrang des Menschen. Oft wird die Vielfalt missbraucht, um sich abzugrenzen. aus seiner Nische heraus versucht der Einzelne, die anderen klein und sich selbst groß erscheinen zu lassen. Es gibt den Spott gegenüber anderen, das Betonen seiner Schwächen, das Belächeln und Bloßstellen, das Unterdrücken. Und es gibt das Betonen der eigenen Stärken und Fähigkeiten, das Hervorkehren der eigenen Besonderheit, das Herrschen. Dieses Verhalten wird subtiler, je bewusster der Mensch handelt. Es kann sich in der Mimik und Gestik zeigen, in seiner Stimme, in seiner Vehemenz, in seiner Redezeit. Es gibt Kleidungsstile, die eine Abgrenzung bewirken, Statussymbole. Es gibt abgeschlossene Zirkel und Gruppen, in denen die eigene Kraft vergrößert und gegenüber anderen demonstriert wird. Was muss der Einzelne tun? Er muss erkennen, was er ist, eine Variation desselben. Er könnte der andere sein, wenn er nicht er selbst wäre. Er muss seinen Kraftdrang überwinden, dann kann er über seine eigene Grenze treten. Dieses Übertreten zeigt sich in der Mitfreude und dem Mitleid und in der Liebe. Die Glut ist verlöscht. Unter dem dunklen Sternenhimmel frage ich vielerlei. Und Tekas antwortet mit großer Ruhe und Freundlichkeit. Er spricht von der Notwendigkeit, unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Denn je mehr Unterschiede der Mensch kenne, desto mehr Gemeinsamkeiten werde er entdecken. Er müsse lernen, aus unterschiedlichen Augen zu blicken. Tekas erwähnt Mitmenschlichkeit, Hilfssysteme und medizinische Versorgung. Die Medizin helfe dem Körper, seine Lebenskraft zu erhalten, und sie sei in dieser Funktion selbst ein Ausdruck der Lebenskraft. Kranke, schwache und notleidende Menschen bräuchten Unterstützung, denn der Mensch solle versuchen, das Leid zu überwinden. Deshalb eben müsse der Mensch seinen Kraftdrang zügeln, und deshalb dürfe seine Kraft nicht unterdrückt werden, denn daraus entstünden innere Spannungen und Kraftableitungen. Was meinen Sie mit Kraftableitungen? Die unterdrückte Kraft kann an anderer Stelle wieder hervortreten. Es gibt ein gestörtes Essverhalten, Schlafprobleme, Rastlosigkeit oder Trägheit. Es gibt die Furcht vor anderen Menschen oder Aggressionen. Es entstehen Süchte und Zwänge unterschiedlichster Art. Und immer ist es die unterdrückte Kraft, die sich hier äußert. Sie schwächt den Menschen, der diese Schwäche wiederum zu unterdrücken versucht. So entstehen vielerlei Verhaltensweisen. Der Mensch verstellt sich oder stürzt sich übereifrig in Dinge hinein, aus denen er Kraft schöpft. Er geht Belastungen aus dem Weg oder sucht einen Schuldigen für seine Schwäche. Er kann die Kraftunterdrückung durch Rauschmittel auflösen, kann sich an eine äußere Kraft klammern. Ja, er kann sich an eine einzelne Person binden, um in ihrem Schatten die eigene Kraft zu halten. Immer ist ein solches Verhalten verkrampft und immer führt es zu neuem Leid. Und wie oft entlädt sich die unterdrückte Kraft gegenüber schwächeren Menschen? Es ist wieder das Problem des Kraftdranges. Ja, wenn der Kraftdrang unterdrückt wird, so findet er hundertfältige Kanäle, um wieder hervorzutreten. Jeder Mensch hat seine persönliche Situation. Jeder erlebt unterschiedliche Formen der Kraftunterdrückung. Es kann die Erziehung eine Rolle spielen, die Machtausübung bestimmter Menschen und Systeme, Verhältnisse in der Familie, Schule, Gesellschaft, im Beruf, in der Partnerschaft. Es kann eine abstrakte Bedrohung sein oder eine konkrete. Es können wiederkehrende Erlebnisse sein oder ein einziges. Ein einziges Erlebnis kann zur Kraftunterdrückung führen? Ja, wenn es nicht überwunden wird. Ein schmerzvoller Verlust. Ein Moment der völligen Hilflosigkeit, eine Gewalterfahrung. So etwas kann die eigene Kraft fortdauernd unterdrücken. Solche Erlebnisse können zu Verlust- und Bindungsängsten führen, zu der Furcht zu versagen, zu Minderwertigkeits- und Schuldgefühlen. In dieser Dunkelheit ahne ich es eher, als dass ich es sehen würde. Für einen Moment blickt Tekas mit einem sonderbar milden Ausdruck zu mir herüber. Ich kann diesen Blick nicht deuten. Doch jeder geht anders damit um. Denn jeder erlebt die Kraftunterdrückung mit anderen Empfindungen und Gedanken. Jeder erlebt sie auf der Grundlage seiner Erfahrungen, Wahrnehmung und Sichtweise. Gleichzeitig hängt es von der Lebenssituation und momentanen Befindlichkeit ab, wie etwas gedacht und empfunden wird. Die innere Beschaffenheit selbst kann die Lebenskraft eines Menschen unterdrücken. Es können die eigenen Ängste sein, die Ansprüche oder auch das Bewusstsein selbst. Das Bewusstsein selbst? Das Bewusstsein kann zweifeln, es kann die Dinge ablehnen und entwerten, Es kann sich im Kreis drehen oder sich selbst verneinen. Es kann aus seinem eigenen Vermögen heraus den Menschen schwächen. Und wie alle Kraftunterdrückung kann dies zur Resignation führen, zur Kraftaufgabe. Sie meinen den Selbstmord? Der Selbstmord wäre die letzte Form der Kraftaufgabe. Und immer erzeugt er eine schockierte Ratlosigkeit, weil sich hier jemand gegen den elementaren Drang der eigenen Lebenskraft richtet. So zeigt ein Selbstmord den Lebenden immer auch, wie stark ihr eigener Lebensdrang ist. Was muss der Mensch tun, um all diese Formen der Kraftunterdrückung zu verarbeiten? Er muss seinen eigenen Kraftdrang überwinden. Aber es bleiben doch die Kräfte, die ihn von außen bestürmen. Doch können sie ihn nicht treffen, weil er ein anderes Zentrum hat. Solange er nicht körperlich verletzt wird, befindet er sich jenseits der Kräfte. Es ist kein Leid, das er empfindet, sondern Mitleid. In tiefer Nacht wandelte ich zurück zu Hekubas Haus, um im flackernden Licht der Petroleumlampe das Gespräch niederzuschreiben. Einmal mehr ärgerte ich mich, kein Diktiergerät in diesen Bergen zu haben. Okulpe Tekas hatte über verwickelte Zusammenhänge gesprochen und nun strich und korrigierte ich die ganze Nacht. Erst als der Morgen graute, konnte ich endlich mein Notizbuch zuklappen und schlafen.